Die Leiden des jungen Werthers von Johann Wolfgang von Goethe. Herr Wilhelm! Herr Wilhelm! Was hast du, Alter? Brennt's irgendwo? Schlechte Nachrichten, Herr. Du bist ja ganz von Sinnen. Ihr Freund, der arme Herr Werther. Sie müssen gefasst sein, Herr. Was ist passiert? Nun red schon, Mensch. Erschossen hat er sich, der Unglückselige. Erschossen? Unmöglich. Herr, der berittene Bote. Gerade kam die Nachricht. Das soll ich euch in die Hand geben. Ein Päckchen? Zeig her. Briefe? An mich? Lieber Wilhelm, von welchem Datum ist der Brief? 16. Junius des Jahres 1771. Ach, hätte uns doch nie verlassen. Warum ich dir nicht schreibe, lieber Wilhelm? Fragst du das und bist doch der Gelehrten einer. Es muss eine furchtbare Aufregung gewesen sein, Herr. Erzähl, was der Bote noch vermeldete. Ging er ins Detail? Er sagte, alle sind ganz durcheinander. Morgens um 6 soll es gewesen sein. Man fand den armen Werther an der Erde. Er rüttelte nur noch. Und war keine Hilfe? Als der Medikus kam, fand er ihn ohne Rettung. Der Puls schlug noch, doch die Glieder waren gelähmt. Über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen. Das Gehirn war herausgetrieben. Genug. Man schließt, er habe sitzend vor dem Schreibtisch das Schreckliche vollbracht. Dann ist er heruntergesunken, lag gegen das Fenster in seinem blauen Frack und gelber Weste. Wann bringst du es endlich zu Ende? Verzeiht, Herr. Ich berichte nur, was der Kutscher sagt. Der alte Amtmann, bei dem er aus- und einging, kam auf die Nachricht herbeigeeilt. Er küsste den Sterbenden unter Tränen. Von Lottes Erschütterung nicht zu sprechen. Lotte? Die Tochter des Amtmanns. Man sagt, sie war dem Sterbenden zugeneigt. Um 12 Uhr mittags starb er. Ist das jetzt alles? Dann lass mich mit den Briefen allein. Es dunkelt, Herr. Ich bringe euch Licht. Lieber Freund, dass das Leben des Menschen nur ein Traum sei, ist manchen schon so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit dahinausläuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern, und dann, dass alle Beruhigung über gewisse Punkte des Nachforschens nur eine träumende Resignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt. Wie sonderbar. Eine wunderbare Heiterkeit hat meine Seele eingenommen. Bester Freund, was ist das Herz des Menschen? Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war. Ich weiß, du verzeihst mir's. Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um mein Herz wie das meinige zu ängstigen? Die arme Leonore. Und doch war ich unschuldig. Konnte ich dafür, dass die eigensinnigen Reize ihrer Schwester mir einen angenehmen Unterhalt verschafften? Und doch bin ich ganz unschuldig. Habe ich nicht Leonorens Empfindungen genährt? Habe ich nicht... Oh, was ist der Mensch, dass er über sich klagen darf? Ich will, lieber Freund, ich verspreche es, ich will mich bessern, will nicht mehr das bisschen Übel wiederkäuen, ich will das Gegenwärtige genießen und das Vergangene soll mir vergangen sein. Übrigens finde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein Herz. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind, muss ich dir sagen, wie überall. Es ist ein einförmig Ding ums Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben. Und das bisschen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um's loszuwerden. Einen braven Kerl habe ich kennengelernt, den fürstlichen Amtmann. Einen offenen, treuherzigen Menschen. Man sagt, er soll 9 Kinder haben. Besonders viel Wesens macht man von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten und wohnt auf einem Jagdhof 1,5 Stunden von hier. Der Leuchter, Herr. Danke, Franz. Was ist noch? Nichts, nichts. Warum ich dir nicht schreibe, lieber Wilhelm? Fragst du das und bist doch der Gelehrten einer. Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz angeht. Ich habe eines der liebenswürdigsten, wunderbarsten, schönsten, edelsten Geschöpfe kennengelernt. Ich habe, pfui, das sagt doch jeder von der Seinigen, ein Engel. Doch ich bin nicht imstande zu sagen, wie vollkommen sie ist, warum sie es ist. Genug, sie hat mich gefangen genommen. Deshalb sag ich's nun doch. Ein Engel, Wilhelm. Ein Engel. Hörst du's, Wilhelm? Unsere Musik. Unsere jungen Leute hatten einen Ball auf dem Lande angestellt. Es wurde ausgemacht, dass ich eine Kutsche nehmen und mit meiner Tänzerin und ihrer Base nach dem Ort der Lustbarkeit hinausfahren sollte. Auf dem Wege sollten wir Charlotte mitnehmen. Kennen Sie Charlotte? Nein, wer ist das? Die Tochter unseres Amtmannes. Ein sehr schönes Mädchen. Ich kenne so viele schöne Mädchen. Nehmen Sie sich in Acht, dass Sie sich nicht verlieben. Sie hat schwarze Augen und ein paar sehr lebendige Lippen. Küsst sie gern? Vielleicht. Und frische Wangen hat sie auch. Ich wollte schon immer mal beim Herrn Amtmann hereinsehen. Beim Herrn Amtmann? Was redest du nur? Sie ist schon vergeben an einen sehr braven Mann, den Albert. Was ihr nicht sagt, da muss ich mich ja an euch halten. Die Sonne war noch eine Viertelstunde vom Gebirge, als wir vor dem Hoftor anfuhren. Es war sehr schwül und die Frauenzimmer äußerten Besorgnis wegen eines Gewitters, das sich rings am Horizont zusammenzog. Ich stieg aus und ging durch den Hof nach dem Haus. Da ich die vorliegende Treppe hinaufgestiegen war und in die Tür trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Augen. Lassen wir auch ein Stück Brot? Nein, mir! Im Vorsaal wimmelten 6 Kinder von 11 bis zu 2 Jahren um ein Mädchen von schöner Gestalt. Im weißen Kleid, mit blassroten Schleifen an Arm und Brust. Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Kleinen ringsum, jedem sein Stück nach Proportion ihres Alters und Appetits ab. Wer sind Sie? Ich? Verzeihen Sie, wenn ich hier einfach hereingeschneit bin. Mein Name ist Werder. Ich soll Sie abholen und Schwarzbrot esse ich für mein Leben. Ja. Wenn Sie nicht mehr wollen. Danke, Charlotte. Sie? Entschuldigen Sie, aber man sprach so lieb von Ihnen auf dem Weg, dass ich schon ganz mit Ihnen vertraut bin. Schmeichler. Ich sag die lautere Wahrheit. Also gut, dann soll's dabei bleiben. Tanzen möchte ich aber noch heute Abend mit Ihnen, Charlotte. Ach Gott, ich muss mich ja beeilen. Ich bitte um Vergebung, doch über dem Anziehen und Abfüttern habe ich mich ganz verspätet. Sie wollen aber auch von niemandem Brot geschnitten haben als von mir. Das kann ich gut verstehen. Lassen Sie mich es einmal versuchen. Na, wer will noch eine Scheibe wunderschönes, duftendes, herrliches Schwarzbrot, hm? Nein, ich bin Louis, gib mir auch eine Scheibe. Gibst du mir nicht die Hand? Louis? Nein. Warum gibst du dem Herrn nicht die Hand? Ich glaube, er ist eifersüchtig. Komm, gib dem Herrn Vetter die Hand. Vetter? Bin ich denn des Glücks wert, mit Ihnen verwandt zu sein? Fangen Sie schon wieder damit an. Warum denn nicht? Nicht wahr? Wir haben eine Menge Vettern, Louis. Der Herr wird der Schlimmste nicht sein. Sophie, du gibst Acht, bis der Vater vom Spazierritt nach Hause kommt. Ja, Charlotte. Ich passe schon gut auf. Und wirst du auch folgsam sein, Louis? Versprichst du mir das? Ja, ich versprech's. Darf ich ein Stück mitfahren? Ja! Oh, je. Tun Sie Ihnen den Gefallen. Also gut, dann kommt. Hurra! Ach, Wilhelm, wie ich mich in Ihren schwarzen Augen weidete. Wie Ihr Anblick meine ganze Seele anzog. Als wir ankamen, stieg ich aus dem Wagen wie ein Träumender. Ich achtete kaum auf die Musik, die uns aus dem erleuchteten Saal entgegenschallte. Ein Herr Andrin und ein gewisser N. empfingen uns am Schlage. Sie bemächtigten sich Lottens und ihrer Freundin und auch ich führte meine Tänzerin hinauf. Bald schlangen wir uns in Menuetts untereinander herum und ich forderte ein Frauenzimmer nach dem anderen auf. Und just die Unleidlichsten konnten nicht dazu kommen, einem die Hand zu reichen und ein Ende zu machen. Charlotte und ihr Tänzer fingen einen Englischen an und endlich war die Reihe auch an mir. Tanzen muss man sie sehen. Und fühlen. Tanzen Sie gern, Charlotte. Wenn das ein Fehler ist, so habe ich ihn. Es geht mir nichts übers Tanzen. Es ist kein Fehler, Charlotte. Überhaupt die Musik. Wenn ich was im Kopf habe, was mir nicht passt, dann trommel ich auf meinem verstimmten Klavier herum und schon ist alles wieder gut. Darf ich Sie auch um den nächsten Tanz bitten? Auch um den übernächsten. Mein Chapeau weist herzlich schlecht und dankt mir sicher, wenn ich ihm die Arbeit erlasse. Und Ihr Frauenzimmerkatz, verzeihen Sie, auch nicht besonders. Charlotte. Wenn Sie also wollen, so gehen Sie und bitten sich von meinem Herrn aus. Und ich will zu Ihrer Dame gehen. Ich will sehen, dass ich die beiden miteinander verkupple. Nun ging's erst richtig an. Mit welchem Reiz, mit welcher Flüchtigkeit sie sich bewegte. Und mit wie viel Wonne ich an ihrem Arm und Auge hing. Wilhelm, ich tat den Schwur, dass ein Mädchen, das ich liebte, nie mit einem anderen tanzen sollte als mit mir und wenn ich darüber zugrunde gehen müsste. Du verstehst mich. Als der Tanz fast zu Ende war, kommen wir an einer Frau vorbei, die Lotte lächelnd ansieht und drohend den Finger hebt. Sie nannte zweimal den Namen Albert im Vorbeifliegen. Mich dünkte einiges Nachdenken auf Lottes Stirn zu sehen. Wer ist dieser Albert? Albert? Kommen Sie, wir wollen ein wenig ausruhen. Ich will es nicht leugnen. Albert ist ein braver Mensch, dem ich so gut als verlobt bin. So gut als verlobt. Machen Sie doch nicht so ein Gesicht. Ein Gewitter. Schnell, kommen Sie zum Fenster. Ist das nicht schön? Haben Sie denn keine Furcht? Furcht, nein. Früher habe ich mich einmal gefürchtet. Jetzt bin ich mutig geworden, um anderen Mut zu geben. Wir traten noch näher ans Fenster. Das Gewitter war schnell vorübergezogen. Herrlicher Regen fiel aufs Land und erquickender Wohlgeruch stieg in aller Fülle zu uns auf. Sie stand auf ihren Ellenbogen gestützt und legte ihre Hand auf die meinige. Kennen Sie das? Ach, schon rauscht, Himmel und Erde vom gnädigen Regen. Nun ist, wie dürstet sie, die Erd erquickt und der Himmel der Segensfülle entlastet. In stillem, sanften Lächeln kommt Jehova und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens. Ich ertrug's nicht länger, neigte mich auf ihre Hand und küsste sie unter Tränen. Liebster Wilhelm, was auf unserer Hereinfahrt vom Ball geschehen ist, habe ich noch nicht erzählt. Es war der herrlichste Sonnenaufgang. Der tröpfende Wald und das erfrischende Feld umher. Unsere Gesellschafterinnen nickten ein. Charlotte fragte mich, ob ich nicht auch von der Partie sein wollte. Ihretwegen sollte ich unbekümmert sein. Solange ich diese Augen offen sehe, sagte ich und sah sie fest an. So lange hat's keine Gefahr. Und wir haben beide ausgehalten. Bis an ihr Tor, da ihr die Magd leise aufmachte und auf ihre Fragen versicherte, dass Vater und Kleine wohl seien und alle noch schliefen. Da verließ ich sie mit der Bitte, sie selbigen Tages noch sehen zu dürfen. Sie gestand mir's zu und ich bin gekommen. Und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirtschaft treiben. Ich weiß weder, dass Tag noch dass Nacht ist. Und die ganze Welt verliert sich um mich her. Da sehen Sie, Werter, der Pfarrhof. Wir sind angelangt. Was für herrliche Nussbäume. Da wohnt er also, Ihr Kranker. Wir haben uns verspätet, er wird schon auf uns warten. Sie müssen viel für ihn bedeuten. Mag sein, er kennt mich schon von Kind auf. Fast könnte man eifersüchtig werden. Auf einen armen alten Mann? Ich fühl's, dass einer übler dran sein kann als ein Kranker, der auf seinem Siechbett schmachtet. So schlimm wird's schon nicht sein. Mit euren frischen Wangen nach dem Ritt seht ihr recht wohl aus. Kommen Sie, wir wollen sehen, wer zuerst da ist. Ich bin dabei. Gewinner! Um ein Haar! Da sind Sie, Mann. Hilf mir doch, ich will Ihnen entgegengehen. Bleiben Sie doch sitzen, Herr Pfarrer. Ein Kranker hat dazu das Recht. Er hat überhaupt keine Rast und Ruhe mehr, der Mensch. Guten Tag alle miteinander. Gott zum Gruß, Charlotte. Man sieht, es geht Ihnen gut. Überhaupt sehen Sie viel besser aus als das letzte Mal. Ja, wir können zufrieden sein. Und wen hast du da mitgebracht, Charlotte? Das ist Herr Werther, ein Bekannter von mir. Seien Sie auch herzlich bei uns willkommen. Ja, herzlich willkommen. Danke. Vielen Dank. Nein, wirklich. Wie gesund er aussieht. Bald sind wir wieder auf dem Posten. Fehlt nur noch, dass Sie mir einreden wollen, Charlotte, ich soll nach Karlsbad reisen. Ja, unbedingt. Das sollten Sie im Sommer. Wie geht's denn Albert? Gut, er ist in Geschäften unterwegs. Und der Amtmann? Der Vater lässt Sie herzlich grüßen. Wie die Zeit doch vergeht. Sind Sie zum ersten Mal in dieser Gegend, Herr Werther? Ja, und sie ist einzig schön. Was für herrliche Nussbäume Sie haben. Da drüben, der ist so alt wie meine Frau. Aber Mann. Im Oktober wird er 50 Jahre. Musst du denn alles auspacken? Was macht's, wie alt man ist, wenn man sich nur gern hat? Als ich, ein armer Student noch, zum ersten Mal auf den Hof kam, saß meine Frau unter dem Baum in seinem Schatten. Ja, so war's. Wie geht es Ihrer Tochter? Sie ist mit Herrn Schmidt unterwegs, auf die Wiese hinaus zu den Arbeitern. Eigentlich müssten Sie schon zurück sein. Wissen Sie, bald nachdem ich hier auf den Hof gekommen bin, hat mich der Vater ins Herz geschlossen. Und dann noch die Tochter. Aber Mann, das ist schon so lange her und interessiert doch die jungen Leute gar nicht. Im Gegenteil. Ich höre zu gern Liebesgeschichten von früher. Hörst du es, Frau? Alleweil, wenn Charlotte zu Besuch kommt, dann geht dem Manne das Herz auf. Allen Menschen. Ich sag's auch immer. Aber Werther, diese Schmeicheleien sind doch gar zu arg. Die Kinder kommen. Friederike, wir haben Besuch. Wie gefällt sie Ihnen? Ein schönes Mädchen. Und der Herr Schmidt? Nicht so sehr, wenn ich ehrlich sein soll. Ein stiller, feiner Mensch scheint mir. Mir kommt vor, er ein wenig missmutig und von üblem Humor. Er muss Ihnen nicht gefallen. Friederike! Charlotte! Lieber Wilhelm, ich gestehe es dir. Mich wurmt es, wenn junge Leute, da sie am offensten für alle Freuden des Lebens sein könnten, einander die paar guten Tage mit Fratzen verderben. So freute es mich zwar, dass Charlotte nach einem gemeinsamen Spaziergang mich am Ärmel zupfte und mir zu verstehen gab, dass ich Friederiken zu artig getan. Doch ärgerte es mich, dass sich Herrn Schmidts Gesicht, das ohnehin von bräunlicher Gesichtsfarbe war, so sichtlich verdunkelte. Und wie er Friederiken damit dressierte. Als wir gegen Abend auf dem Pfarrhof zurückkehrten und an einem Tisch Milch aßen, kam das Gespräch darauf, obwohl ich es bei Gott nicht wollte. Sie sind so still geworden, Herr Werther. Gefällt Ihnen etwas nicht? Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Und ich dachte schon, Sie hätten schlechte Laune. Selbst wenn es so wäre, so sollte niemand darauf Rücksicht nehmen. Ich hasse nichts mehr als Übelnehmerei. Wir haben unser Gemüt nicht immer in unserer Gewalt, Herr Werther. Das ist wahr, vor allem wenn man krank ist. Trotzdem muss man sich sicher nicht über die Tage beklagen, die man hat. Ich glaube, viel hängt von uns ab. Wenn mich etwas ärgert, dann springe ich im Garten auf und ab, tanze ein wenig und gleich ist es wieder weg. Üble Laune ist so eine Art Trägheit. Ich möchte dazu auch ein Wörtchen sagen. Ich bitte darum, Herr Schmidt. Mäßigen Sie sich, Werther. Sie nannten die Empfindsamkeit ein Laster. Das scheint mir übertrieben. Ich sprach nicht von Empfindsamkeit, sondern von üblem Humor. Wenn Sie ein wenig deutlicher werden könnten, mein Herr. Sehr gern. Ich sprach davon, dass man den anderen Menschen nicht freudig sehen kann, ohne seine Freude zu zerstören. Dass man glückliche Menschen um sich sieht, aber keinen Menschen glücklich machen kann. Und das ist dem Übelnehmer unerträglich. Finden Sie nicht, Sie gehen zu weit? Zum Teufel mit denen, die sich nicht freuen können. Warum lassen Sie nicht wenigstens die anderen ihre Freuden und ihr Glück zusammen genießen? Werther, so bleiben Sie doch. Wilhelm, wie Sie mich auf dem Weg schalt, über den zu warmen Anteil an allem und dass ich darüber zugrunde gehen würde, dass ich mich schonen sollte. Der Engel. Was man ein Kind ist. Wir waren nach Walheim gegangen. Und während unseres Spazierganges glaubte ich in Lottens schwarze Augen. Nein, Wilhelm, ich betrüge mich nicht. Ich lese in ihren Augen wahre Teilnehmung an mir und meinem Schicksal. Wie mir das durch alle Adern läuft, wenn meine Finger unversehens die ihrigen berühren. Wenn sie im Interesse der Unterredung näher zu mir rückt. Ich glaube zu versinken, wie vom Wetter gerührt. Sie hat eine Melodie, die sie auf dem Klavier spielt. Es ist ihr Leiblied und mich stellt es von aller Pein wieder her, wenn sie nur die erste Note davon greift. Was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe? Was eine Zauberlaterne ist ohne Licht? Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weiße Wand. Noch nie war ich glücklicher. Noch nie war meine Empfindung voller, inniger. Wer da? Wer da? Ich. Wer ich? Wer selbst? Sind Sie es, Werther? Sind Sie es, Charlotte? Ich bin's. Und wer sind Sie? Ein armer Maler und Dilettant, der sein Werklein gegen ein Frühstück eintauschen möchte. Sehr wertvoll scheint's nicht zu sein, das Werklein. Ein schwarzes Konterfei von einem Mädchen, das er gern hat. Und das will er einfach losschlagen gegen Trockenbrot? Kunst geht nach Brot, mein Fräulein. Schauen Sie es sich doch wenigstens einmal an. Ganz leidlich. Ich schenke es Ihnen, das Konterfei. Sie sollen es behalten, als Erinnerung. Und das Frühstück sollen Sie trotzdem bekommen. Charlotte, Liebste. Albert ist zurückgekommen. Ihr Bräutigam. Und braver, lieber Mann. Kommen Sie. Nein, nein, ich werde besser gehen. Und wenn es der beste und edelste Mann wäre. Seien Sie kein Kind. Denken Sie an Ihren Text von neulich. Genug, der Bräutigam ist da. Was braucht es da einen Dritten? Er hat Sie schon im Voraus gern. Mich gern? Um meinetwillen, weil Sie mich auch gern haben. Deshalb hat er mich lieb und gern? Fürwahr ein Charakter. Werther. Soll ich's Torheit oder Verblendung nennen? Ich könnte nicht so sein. Er wäre immer von Eifersucht geplagt, kleinlich, rachsüchtig, wie von allen Teufeln. Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. Ach, Lotte, ich bin schon wieder gut. Ich schwör's. Um des Respekts willen, den er für Sie hat, will ich ihn auch lieben. Das lohnt Ihnen Gott. Mein Tagebuch, das ich seit einiger Zeit vernachlässige, fiel mir heute wieder in die Hände und ich bin erstaunt, wie ich so wissentlich in das alles Schritt vor Schritt hineingegangen. Ach, Wilhelm, es ist in der Welt nichts Lächerlicheres erfunden als dieses Verhältnis. Es ist eine Freude, uns zu hören, wenn wir spazieren gehen und uns einander von Lotten unterhalten. Ich wusste alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam. Ich wusste, dass ich keine Prätension zu machen hatte. Ich beiße die Zähne aufeinander und spotte mein Elend. Ja, gewiss, der Herr Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Aber ich muss meinen Abschied nehmen. Und wohin willst du gehen? Ins Gebirge. Gib mir die Pistolen an der Wand. Oder brauchst du sie, Albert? Nein, nein, nimm sie. Bei mir hängen sie doch nur pro forma. Sind sie geladen? Ungeladen. Seit eine Bediente sich unversehens beim Putzen in die rechte Hand schoss. Die Ärmste. Bumm. Was soll das? Man hält eine Pistole nicht gegen die Stirn. Ich denke, sie ist nicht geladen. Und wenn? So ein Leichtsinn. Sich zu erschießen? Der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen. Und wenn es einer tut, wisst ihr, warum es geschah? Kennt ihr die Ursachen, inneren Verhältnisse? Gewisse Handlungen sind einfach lasterhaft. Diebstahl ist ein Laster. Aber der Mensch, der die Seinigen vom Hungertode zu erretten auf Raub ausgeht, verdient er Mitleid oder Strafe? Das ist was anderes. Weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird. Ach, ein Wahnsinniger. Ihr vernünftigen Leute, ihr geht vorbei wie der Priester und danket Gott, dass er euch nicht so gemacht hat wie diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen. Ich habe begreifen lernen, wie man außerordentliche Menschen, die etwas Großes, etwas unmöglich Scheinendes wirkten, von jeher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreien musste. Du hast gewiss Unrecht, dass du den Selbstmord mit großen Handlungen vergleichst, da man es für nichts anderes als eine Schwäche halten kann. Freilich ist es leichter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu tragen. Klug, sehr klug. Du nennst das Schwäche. Ich bitte dich, ein Volk, das unter dem unerträglichen Joch eines Tyrannen seufzt. Willst du das schwach heißen, wenn es endlich aufgeht und seine Ketten zerreißt? Nimm mir's nicht übel, aber die Beispiele scheinen gar nicht hierher zu gehören. Die menschliche Natur hat ihre Grenzen. Sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis zu einem gewissen Grad ertragen. Und geht zugrunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark ist. Und ich finde es ebenso wunderbar zu sagen, der Mensch ist feige, der sich das Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, den ein bösartiges Fieber hinwegrafft. Paradox. Sehr paradox. Nicht so sehr, als du denkst. Lass uns das auf den Geist anwenden. Sieh den Menschen in seiner Eingeschränktheit. Wie Eindrücke auf ihn wirken, Ideen sich bei ihm festsetzen. Bis endlich eine wachsende Leidenschaft ihn aller ruhigen Sinneskraft beraubt und ihn zugrunde richtet. Vergebens, dass der vernünftige Mensch ihm zuredet. Wie ein Gesunder dem Kranken von seinen Kräften nicht das Geringste einflößen kann. Das ist mir zu allgemein gesprochen. Mein Freund, der Mensch ist Mensch. Und das bisschen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder gar nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wütet und die Grenzen der Menschheit einen drängen. Ein andermal mehr. Lebe wohl. Ich bin ins Gebirge geritten, diesmal mit mir allein. Wilhelm, die Erinnerung jener Stunden lässt mich das Bange des Zustands doppelt empfinden, der mich jetzt umgibt. Es hat sich vor meine Seele wie ein Vorhang weggezogen. Und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in einen Abgrund des ewigen offenen Grabes. Kannst du sagen, das ist, da alles vorübergeht? Da ist kein Augenblick, der dich nicht verzehrte. Kein Augenblick, da du nicht ein Zerstörer bist. Mir untergräbt das Herz eine verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt. Die nichts gebildet, das nicht seine Nachbarn, nicht sich selbst zerstörte. Und so taumlich beängstigt. Himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her. Ich sehe nichts als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes Ungeheuer. Lieber Wilhelm, wir schreiben heute den 28. August des Jahres 1771, mein Geburtstag. In aller Frühe empfange ich ein Päckchen von Albert und Lotte. Mir fällt beim Eröffnen sogleich eine der blassroten Schleifen in die Augen, die Lotte vorhatte, als ich sie kennenlernte und um die ich sie seither etliche Male gebeten. Ich küsste sie tausendmal und eilte zu ihr. Es ist ein herrlicher Sommer. Ich sitze auf einem Obstbaum in Lottens Garten mit dem Obstbrecher der langen Stange und hole die Birnen aus dem Gipfel. Sie steht unten und nimmt sie ab, wenn ich sie herunterlasse. Albert hatte mir versprochen, gleich nach dem Nachtessen mit Lotten zu mir zu kommen. Der Mond ging eben hinter den buschigen Hügeln auf, als beide die Terrasse heraufkamen. Ich lief ihnen entgegen, ging mit ihnen zusammen bis zum Ende der Allee. Was für ein düsterer und stiller Ort. Fürchten Sie sich? Nein, Sie und Albert sind ja bei mir. Seht nur die schöne Wirkung des Mondlichts. Wie froh bin ich, dass Sie doch noch gekommen sind. Setzen wir uns doch auf die Bank. Niemals gehe ich im Mondlicht spazieren, ohne dass nicht das Gefühl von Tod und Zukunft über mich käme. Dass mir nicht der Gedanke an meine Verstorbenen begegnete. Immer wenn ich am Abend unter den Kindern sitze, schwebt die Gestalt meiner Mutter um mich. Liebe, ich bitte Sie, es greift Sie zu stark an. Wenn Sie sie gekannt hätten, Werther. Als sie fühlte, wie es mit ihr zu Ende ging, sagte sie zu mir, bring mir die Kinder herauf. Und wie ich sie hereinführte, wie sie um ihr Bett standen, da küsste sie jedes nacheinander und sie sagte, kannst du ihre Mutter sein? Ich gab ihr die Hand drauf. Sie sagte, du versprichst viel, meine Tochter. Albert war im Zimmer und wie sie ihn und mich zusammensah, da wusste sie, dass wir zusammen glücklich sein würden. Wir sind es, Lotte. Wenn ich manchmal denke, wie man das Liebste seines Lebens wegtragen lässt, geben Sie mir auch Ihre Hand, Werther. Werden wir uns dann wiederfinden? Wiedererkennen? Ja, wir werden uns wiedersehen. Unter allen Gestalten. Ich gehe fort. Wir sehen uns doch wieder. Ja, wir sehen uns wieder. Wann? Wer kann das sagen? Lebt wohl. Ja? Herr, das Abendessen ist gerichtet. Später, Franz, später. Wie ihr es wünscht. Sind es schlimme Nachrichten in diesen Briefen, Herr? Eine unglückliche Liebe, Franz. Ach, die Liebe. Auch die Köchin liebt einen Kerl, den sie nicht haben kann. Wird sie sich gleich ins Messer stürzen? Nein, nein. Es muss mehr gewesen sein. Viel mehr. Pack meinen Koffer. Aber nur das Notwendigste. Ja, Herr. 20. Januar 1772. Ich muss Ihnen schreiben, Lotte, hier in der Stube einer geringen Bauernherberge, in die ich mich vor einem schweren Wetter geflüchtet habe. Solange ich in dem traurigen Neste D unter dem fremden, meinem Herzen ganz fremden Volke herumziehe, habe ich keinen Augenblick gehabt, keinen, an dem mein Herz mich geheißen hätte, Ihnen zu schreiben. Und jetzt in dieser Hütte, in dieser Einsamkeit, da Schnee und Schlosen wieder mein Fenster wüten, hier waren Sie mein erster Gedanke. Wie ich hereintrat, überfiel mich Ihre Gestalt. Ihr Andenken, liebe Lotte. Wenn Sie mich sehen, wie ausgetrocknet meine Sinne. Nicht ein Augenblick der Fülle des Herzens. Nichts. Nichts. Ich stehe wie vor einem Raritätenkasten und sehe Männchen und Goldchen vor mir herumrücken und frage mich oft, ob's nicht optischer Betrug ist. Ich spiele mit. Vielmehr, ich werde gespielt, wie eine Marionette. Und fasse manchmal meinen Nachbar an der hölzernen Hand und schaudere zurück. Der Herr Werther. Gestatten, Exzellenz. Herr Werther? Derselbige. Bitte treten Sie näher. Danke, Exzellenz. Uns liegt ein Empfehlungsschreiben des Grafen vor, das Sie für einen Posten in unserer Gesandtschaft empfiehlt. Wie es scheint, ist Ihnen der Herr Graf gewogen? Das Vertrauen des Grafen ehrt mich. Trotzdem erlauben Sie mir zu sagen, und ich bitte um Verständnis dafür, dass die Konditionen, die uns die Großherzogliche Kammer zubilligt, mehr als knapp bemessen sind. Exzellenz, ich bitte für mich nicht um viel. Schön. Wir werden sehen, was sich in diesem Punkte machen lässt. Nur eine Bitte. Wenn man mir nebst bescheidenem Lohn und Quartier ein Pferd zur Verfügung stellen könnte. So, so. Man ist kaum hier und denkt schon ans Fortreiten. Exzellenz, wollen Sie bitte beachten, dass ich meine Bitte in aller Bescheidenheit vorgetragen... Gut, gut. Doch zunächst wollen wir erst einmal an das tägliche Brot unserer Geschäfte und Pflichten denken. Vorweg, ich liebe Ordnung und Pünktlichkeit in allem. Insonderheit, was den Briefverkehr betrifft. Vielleicht mag es als pedantisch gelten, doch ich hänge nun einmal am Althergebrachten. Bitte, unterlassen Sie also diese neue Art zu schreiben. Ein Bindestrich da, ein Bindestrich dort. Und dazu diese neumodischen Inversionen. Denken Sie immer daran, es findet sich immer ein besseres Wort, eine reinere Partikel. Man darf nie mit sich selbst zufrieden sein. Sie sind mit dem Herrn Grafen bekannt? So ist es, Exzellenz. Ist es gestattet zu fragen, wie Sie zu der Ehre kamen? Aufgrund eines Geschäftsauftrages, den ich ausrichtete, habe ich Herrn Grafen kennengelernt, den ich jeden Tag mehr verehren muss. Er ist ein Mann, aus dessen Umgang so viel Empfindung für Freundschaft und Liebe hervorleuchtet, dass wir uns bei den ersten Worten verstanden. Auch habe ich bisher noch niemand kennengelernt, dem es geglückt wäre, seinen Geist so zu erweitern und auf unzählige Gegenstände zu verbreitern, wie ihn, und doch den Sinn fürs gemeine Leben zu behalten. Sie haben mit Recht eine hohe Meinung von dem Herrn Grafen. In den Weltgeschäften ist er ganz gut und geschickt. Er hat eine gewisse Leichtigkeit zu arbeiten und führt auch eine gute Feder. Wenn es ihm auch manchmal, verzeihen Sie, an gründlicher Gelehrsamkeit im eigentlichen Sinne mangeln mag, wie allen Belletristen übrigens. Womit ich nichts gegen die Literatur schlechthin gesagt haben will. Wenn sie die Geister auch manchmal mehr verwirrt, als schlicht auf das Bestehen unserer gottgewollten Ordnung hinzuwirken, wovon wir ja alle partizipieren. Exzellenz, gestatten Sie mir zu bemerken, dass ich sehr wohl um die fatalen bürgerlichen Verhältnisse weiß und welchen Nutzen jeder Einzelne davon hat. Doch was die Dichtkunst betrifft, fühlen wir nicht durch sie eben, was uns fehlt? Bilden wir nicht durch sie eine Reihe von Wesen hinauf, wo wir das Unterste sind und alles außer uns herrlicher erscheint, vollkommener? Und streben wir nicht jenen Wesen nach, Geben wir ihnen nicht noch eine gewisse idealische Behaglichkeit dazu? Und sind sie nicht auch wiederum Geschöpfe unserer selbst? Nun ja, ich selbst bin kein Belletrist und in diesen Dingen wohl doch nicht so zu Hause, wie mir scheint. Jedenfalls war es mir ein Vergnügen, mit Ihnen plaudern zu können, und bitte, vergessen Sie es nicht, wenn Sie morgen Ihren Dienst antreten. Ich liebe Ordnung in allem und Pünktlichkeit, Herr Werther. Liebe Lotte, ich ging von dannen und wäre dem Kerl am liebsten an die Gurgel gefahren über das, was er gegen den Grafen vorbrachte. Warum nur habe ich mich in das Joch schwatzen lassen? Ordnung, Pünktlichkeit, pedantisches Gehabe. Was man mir so viel von Aktivität vorgesungen. Aktivität. Wenn der nicht mehr tut, der Kartoffeln steckt und in die Stadt reitet, sein Korn zu verkaufen, als ich, so will ich 10 Jahre noch mich auf der Galeere abarbeiten, auf der ich angeschmiedet bin. Wollen wir uns nicht miteinander bekannt machen? Mein Name ist Adelin. Ich heiße Werther. Ihr kommt von dem Gesandten? Ja, geradewegs. Hat er nicht euren blauen Rock und die gelbe Weste moniert? Nein, ich denke, der Herr hatte andere Sorgen. Frei heraus, er machte ihnen Pein. Wer seinen Periot nicht nach der hergebrachten Melodie herunterorgelt, den versteht der Herr nicht. Ja, er hält's mit der deutschen Sprache wie ein Schulmeister. Allem, was nicht nach der Regel, ist er ein Todfeind. Für die natürliche Sprache der Leidenschaft hat der Gesandte, das ist wahr, keine Ader. Es kursiert ein Wort über den Herrn Hochwohlgeboren. Ein Reisender muss über ihn hinweg, wie über einen Berg. Oder er resigniert. Freilich wäre der Berg nicht da. Der Weg wäre bequemer und kürzer. Er liegt nun aber vor mir. Und nun soll's darüber. Ich rate euch. Am besten, ihr ergreift sogleich die Flucht. Ehe das glänzende Elend und die Langeweile dieses karstigen Volkes euch gänzlich erstickt. Und weshalb seid ihr noch hier? Warum? Warum? Vielleicht, weil ich zu spät darauf gekommen bin. Und ihr sprecht schon mit einem Toten. Doch ich sehe schon, ihr sollt alles kennenlernen. Die Rangsucht unter ihnen, wie sie wachen und aufpassen, einander ein Schrittchen abzugewinnen. Die elendsten, erbärmlichsten Leidenschaften. Und alles ganz ohne Röckchen. Kommen Sie, ich lade Sie zu einer Bouteille ein. Oder wir gehen zusammen zu dem Fräulein von B. Sie ist ein liebenswürdiges Geschöpf, das sich sehr viel Natur in dem steifen Leben hier herum erhalten hat. Aber das ist nicht schicklich. Ich kann doch nicht einfach... Doch, Sie können. Zwar lebt sie in dem Haus ihrer alten Tante. Die alte Schachtel leidet Mangel an allem. Und sie kennt kein anderes Thema als die Reihe ihrer Vorfahren und kein anderes Ergötzen, als von ihrem Stockwerk über die bürgerlichen Häupter hinwegzusehen. Doch ihre Nichte ist von einem solchen Freimut und, unter uns gesagt, auch von einer solchen Schönheit, wie sie selten wieder vorfinden werden. Ja, Lotte, ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden. Das Fräulein von B. Sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen kann. Ich höre schon, wie Sie sagen... Ei, der Mensch legt sich auf niedlich Komplimente. Ganz unwahr ist's nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sein kann. Und die Frauenzimmer sagen, es wüsste niemand so fein zu loben als Sie. Und zu lügen, denn ohne das geht's nicht ab. Ja, ich habe in letzter Zeit viel Witz. Seien Sie nicht so bitter. Sie wollten doch von diesem Fräulein reden. Ja, das Fräulein. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblickt. Ihr Stand ist ihr zur Last, der, wie sie sagt, keinen der Wünsche ihres Herzens befriedigt. Ich freue mich, dass Sie jemand gefunden haben, dem Sie sich anschließen können. Das tut Ihnen gut. Sie sehen sich aus dem Getümmel. Und wir verfantasieren manche Stunde in ländlichen Szenen und von ungemischter Glückseligkeit. Ach, und von Ihnen. Wie oft muss sie Ihnen huldigen, Lotte? Muss nicht, tut's freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt sie. Nein, das sollten Sie nicht, Werther. Das will ich nicht. Albert und ich, wir hatten Hochzeit und sind vereint fürs Leben. Am 15. März. Ich habe einen Verdruss gehabt, Wilhelm. Ich knirsche mit den Zähnen. Teufel, es ist nicht zu ersetzen. Und ihr seid doch allein schuld daran, die ihr mich triebt, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinen Sinnen war. Nun hab ich's. Nun habt ihr's. Hier eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikschreiber das aufzeichnen würde. Der Graf liebt mich, schätzt mich, das ist bekannt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tische, eben an dem Tag, da abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen zusammenkommt, an die ich nie gedacht habe. Auch mir nie aufgefallen ist, dass wir Subalterne nicht hineingehören. Gut. Ich speise beim Grafen und nach Tische gehen wir im großen Saale auf und ab. Ich rede mit ihm, mit dem Obristen, der dazukommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. Ich denke, Gott weiß an nichts. Da tritt herein die übergnädige Dame von S., mit dero Herrn Gemahl und wohlausgebrüteten Gänslein Tochter, mit der flachen Brust und niedlichem Schnürleib, und dann all die anderen, wie mir die Nation zuwider ist. Ich will mich gerade empfehlen. Da tritt das Fräulein von B. herein. Sie hier, Werte? Wie schön, Ihnen heute noch zu begegnen. Darf ich Sie zu Ihrem Stuhl führen? Danke. Und ich fürchtete schon, den ganzen Abend nur mit dieser erlauchten Runde zu verbringen. Nicht so laut. Man sieht schon zu uns her. Die Frau Hofrätin scheint mir auch sehr aufgebracht. Die Frau Hofrat. Vielleicht ist es besser, jetzt zu gehen. Was ist nur heute mit Ihnen? Bereitet Ihnen meine Gesellschaft kein Vergnügen wie sonst? Ach, Werther, warum müssen Sie meine guten Absichten immer mit so viel Empfindlichkeit begegnen? Wenn Sie mich doch begreifen lernten. Sehen Sie nur, man kommt schon zu uns. Der Graf. Baroness, gestatten Sie, dass ich Ihren Partner entführe? Herr Graf... Nur für einen Augenblick, lieber Freund. Gehen wir doch einen Augenblick zum Fenster hinüber. Ich hoffe, es hat Ihnen heute bei mir gefallen. Ihre Einladung, Herr Graf, hat mich mehr als ausgezeichnet. Das freut mich. Und ich wünsche Sie auch bald wiederzusehen. Was ich Ihnen noch sagen muss, ist nicht für andere Leute Ohren bestimmt. Sie wissen unsere wunderbaren Verhältnisse. Man ist ein wenig unzufrieden, merke ich, Sie noch hier zu sehen. Ich selbst wollte nicht um alles in der Welt daran... Exzellenz! Ich bin bestürzt und bitte um Vergebung. Ich hätte eher daran denken sollen. Schon vor einiger Zeit hatte ich die Absicht... Verzeihen Sie mir diese Inkonsequenz. Aber ich bitte Sie, lieber Werther. Gestatten Sie, dass ich mich von dem Fräulein verabschiede? Aber ja, tun Sie das nur. Exzellenz. Mein Fräulein, ein böser Geist muss mich geritten haben. Ich darf mich wohl empfehlen. Werther, so fassen Sie sich doch. Auf Wiedersehen, mein Fräulein. Des Abends komme ich zurück zu Tische. Es waren noch wenige in der Gaststube, die würfelten auf einer Ecke. Da kommt der ehrliche Adelin hinein und tritt zu mir. Du hast Verdruss gehabt? Ich? Was weißt du? Der Graf hat dich aus der Gesellschaft verwiesen. Hose der Teufel! Mir war es lieb, dass ich an die frische Luft kam. Gut, dass du es auf die leichte Schulter nimmst. Nur verdrießt's mich. Es ist schon überall herum. Da fing mir das Ding erst richtig an zu wurmen. Ach, ich wollte einer, und das stünde sich mir davon zu reden. Ich würde ihm den Degen durch den Leib stoßen, mir wird's besser. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhitzt und aufgejagt, sich selbst eine Ader aufbeißen, um sich zum Atem zu verhelfen. So ist's mir oft, Wilhelm. Ich möchte mir eine Ader öffnen, die mir ewige Freiheit verschaffte. Ich habe meine Demission bei Hofe verlangt und werde sie, hoffe ich, auch erhalten. Fort, nur fort. Wo ich hin will, das lasst ihr im Vertrauen eröffnen. Einen Monat muss ich noch hier bleiben, und dann habe ich mir weisgemacht, dass ich die Bergwerke in der Nähe besuchen wollte. Ist aber im Grunde nichts dran. Ich will nur Lotten wieder näher, das ist alles. Und ich lache über mein eigen Herz und tu ihm seinen Willen. Werther, Sie? Komme ich zu unpassender Zeit? Nein, nein. Wie ich mich freue. Ich traf Sie nicht an und war schon wieder im Aufbruch. So bleiben Sie doch. Albert ist auf ein paar Tage verreist. Ich begleitete ihn ein Stück. Sie haben einen neuen Freund? Gefällt er Ihnen? Ein Kanarienvogel. Er ist den Kleinen zugedacht. Er sucht Nahrung. Sehen Sie nur, wie er mit den Flügeln flattert. Es ist Ihnen nicht gut ergangen? Nein, nicht besonders. Haben Sie etwas zum Lesen mitgebracht? Bücher, die Ihnen gehören. Ich wollte sie schon lange zurückbringen. Wollen wir nicht wieder einmal etwas lesen? Sehr gern. Ossian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Welch eine Welt, in die er uns führt. Zu wandern über die Heide, umsaust vom Sturmwinde, der in Nebeln die Geister der Väter im dämmernden Lichte des Mondes hinführt. Ossian. Nächstes Mal, Charlotte, werde ich Ihnen einige Gesänge des Ossian übersetzen. Beim nächsten Mal. Ich möchte mir die Brust zerreißen und das Gehirn einstoßen, dass man einander so wenig sein kann. War ich nicht schon 100-mal auf dem Punkt, dir um den Hals zu fallen? Weiß Gott, ich lege mich so oft zu Bette mit dem Wunsche, ja manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen. Sie hat mir meine Exzesse vorgeworfen. Meine Exzesse, dass ich mich manchmal von einem Glas Wein verleiten lasse, eine Bouteille auszutrinken. Tun Sie das nicht, sagte sie. Denken Sie an mich. Denken, sagte ich. Brauchen Sie mir das zu heißen? Sie sind immer vor meiner Seele. Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, dass sie ein Gift bereitet, das mich zugrunde richten wird. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich manchmal ansieht? Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand und sagte, Adieu, lieber Werther. Es war das erste Mal, dass sie mich so hieß. Ich glaube, sie fühlt, was ich dulde. Heute saß ich bei ihr. Auf einmal fiel sie in die alte Melodie ein. Ich ging in der Stube auf und nieder. Mein Herz erstickte. Um Gottes Willen, hören Sie auf. Nicht dieses Lied. Werther, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Gott, du siehst mein Elend. Wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus der Fassung bringt. Heute. Ich gehe an dem Wasser hin in der Mittagsstunde. Ich hatte keine Lust zu essen. Alles war öde, ein nasskalter Wind blies vom Berge und die grauen Regenwolken zogen das Tal hinein. Von fern sehe ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rock, der Kräuter zu suchen schien. Da ich näher zu ihm kam und er sich herumdrehte, sah ich eine gar interessante Physiognomie, darin eine stille Trauer den Hauptzug ausmachte, die aber sonst nichts als einen geraden guten Sinn ausdrückte. Da mir seine Kleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubt ich, er würde es nicht übel nehmen, wenn ich auf seine Beschäftigung aufmerksam wäre. Ich suche Blumen und finde keine. Das ist auch nicht die Jahreszeit. Es gibt so viele Blumen, gelbe und blaue und rote, und auch das Tausendgüldenkraut hat ein schönes Blümchen. Keines kann ich finden. Was will er denn mit den Blumen? Wenn er mich nicht verraten will, ich habe meinem Schatz einen Strauß versprochen. Das ist brav. Oh, sie ist reich. Und doch hat sie seinen Strauß lieb. Sie hat Juwelen und eine Krone. Wie heißt sie denn? Wenn mich die Generalstaaten bezahlen wollten, ich wäre ein anderer Mensch, ja. Es war mal eine Zeit, da mir so wohl war. Jetzt ist's aus mit mir. Er war also glücklich. Ja. Da war mir so wohl. So lustig. So leicht wie einem Fisch im Wasser. Heinrich! Heinrich! Wo steckst du? Hab dich überall gesucht. Ist das euer Sohn? Ja, mein armer Sohn. Gott hat mir ein schweres Kreuz auferlegt. Wie lange ist er so? So still? Nun, ein halbes Jahr. Vorher war er ein ganzes Jahr rasend. Da hat er an Ketten im Tollhaus gelegen. Was war denn das für eine Zeit, von der er sagt, dass er so glücklich gewesen sei? Der törichte Mensch. Da meint er die Zeit, da er im Tollhaus war, wo er nichts von sich wusste. Das fiel mir wie ein Donnerschlag auf die Seele. Wilhelm, der Mensch war Schreiber bei Lottens Vater und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Albert erzählte sie mir gelassen mit trockenen Worten. Wie mich die Gestalt verfolgt. Ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sein müssen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geist getrieben. Was ist das, Wilhelm? Ich erschrecke vor mir selbst. Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott? Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nötigsten braucht? Ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war. Die heilige, belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf, sie ist dahin. Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten, das ist alles. Und warum das Zaudern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es da hinten aussieht und man nicht wiederkehrt? Werther, kommen Sie. Ich bin gerade dabei, für die Kleinen einige Christgeschenke zurechtzumachen. Störe ich? Aber nein. Wie gefällt Ihnen der Baum? Wachslichter, Äpfel, Zuckerwerk. Er erinnert an die Zeit, als wir noch Kinder waren. Sie sollen auch zu Weihnacht beschert werden, wenn Sie geschickt sind. Mit einem Wachslicht und noch was. Und was heißen Sie geschickt? Wie soll ich sein? Wie kann ich sein? Donnerstagabend ist Weihnachtsabend. Da kommen die Kinder, mein Vater auch, da kriegt jedes das Seinige, da kommen sie auch. Aber nicht eher. Ich bitte Sie, es ist nun einmal so. Ich bitte Sie um meiner Ruhe willen. Es kann nicht sein. Es kann nicht so bleiben. So also. Es kann nicht so bleiben. Was macht Ihre Übersetzung? Nein, es ist gut. Ich werde Sie nicht wiedersehen. Warum das? Sie können. Sie müssen uns wiedersehen. Nur mäßigen Sie sich. Warum mussten Sie mit dieser Heftigkeit, mit dieser unbezwinglichen Leidenschaft für alles, was Sie einmal anfassen, geboren werden? Wenden Sie diese traurige Anhänglichkeit von einem Geschöpf, das nichts tun kann, als Sie bedauern. Warum denn mich, Werther? Das Eigentum eines anderen. Ich fürchte, es ist nur die Unmöglichkeit, mich zu besitzen, die Ihnen diesen Wunsch so reizend macht. Weise, sehr weise. Hat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht? Sehr politisch. Es kann sie jeder machen. Sollte denn in der weiten Welt kein Mädchen sein, das die Wünsche ihres Herzens erfüllt? Machen Sie eine Reise, das wird Sie zerstreuen. Suchen, finden Sie einen Gegenstand Ihrer Liebe und lassen Sie uns zusammen die Freuden einer wahren Freundschaft genießen. Das könnte man drucken lassen und allen Hofmeistern empfehlen. Werther! Liebe Lotte, lassen Sie mir noch ein klein wenig Ruhe. Es wird alles werden. Es ist beschlossen, Lotte. Ich will sterben. Und das schreibe ich dir ohne romantische Überspannung. Gelassen an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letzten Mal sehen werde. Ich will sterben. Es ist nicht Verzweiflung, es ist Gewissheit, dass ich ausgetragen habe und dass ich mich opfere für dich. Ja, Lotte, warum sollte ich's verschweigen? Eins von uns dreien muss hinweg. Und das will ich sein. Oh, meine Beste, in diesem zerrissenen Herzen ist es wütend herumgeschlichen. Oft, deinen Mann zu ermorden. Dich, mich. So sei es denn. Du erwartest mich nicht. Du glaubst, ich würde gehorchen und erst Weihnachtsabend dich wiedersehen. Oh, Lotte, heut oder nie mehr. Ich will. Ich muss. Wie wohl ist mir, dass ich entschlossen bin. Sieh hier. Ich musste Sie noch einmal sehen. Sie haben nicht Wort gehalten. Ich habe nichts versprochen. So hätten Sie wenigstens meiner Bitte stattgeben sollen. Um unserer beider Ruhe. Spielen Sie uns etwas. Und was? Ein Menuett, irgendetwas. Es geht nicht. Ich kann nicht. Setzen Sie sich zu mir. Soll ich aus dem Ossian lesen? Geben Sie mir Ihre Hand. Warum weckst du mich, Frühlingsduft? Du buhlst und sprichst, ich betaume Tropfen des Himmels, aber die Zeit meines Welkens ist nah. Nah der Sturm, der meine Blätter herabstreut. Morgen wird der Wanderer kommen, der mich sah in meiner Schönheit. Ringsum wird sein Aug im Felde mich suchen und wird mich nicht finden. Charlotte. Werther! Das ist das letzte Mal, Werther. Sie sehen mich nicht wieder. Lotte! Lotte! Nur noch ein Wort. Nehmen Sie wohl, Lotte. Auf ewig. Zum letzten Male denn. Ach, zum letzten Male schlag ich diese Augen auf. Die Sonne, ein trüber, neblichter Tag, hält sie bedeckt. So traure der Natur. Dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte, das ist ein Gefühl ohnegleichen. Und doch kommt's dem Traum am nächsten, zu sich zu sagen, das ist der letzte Morgen. Der letzte. Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort, der letzte. Sterben, was heißt das? So eingeschränkt ist die Menschheit, dass sie für ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jetzt noch mein, dein, dein, o Geliebte. Und einen Augenblick getrennt geschieden. Vielleicht auf ewig. Aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoss, das ich in mir fühle. Sie liebt mich. Dieser Arm hat sie umfasst. Diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert. Sie ist mein. Du bist mein, ja, Lotte. Auf ewig. Ich träume nicht. Ich wähne nicht. Nah am Grabe wird mir's heller. Wir werden sein. Wir werden sein. Ihr seid erschüttert, Herr? Die Berührung mit der Ewigkeit, Franz. Und der Verlust eines Freundes. Was soll man sagen, Herr? Wo der Tod sein Wort gesprochen hat. Hast du meinen Koffer gepackt? Ja, Herr. Dann sag dem Kutscher Bescheid. Ich reise morgen früh. Fahren Sie nach Walheim, mein Herr? Wie bitte? Ich fragte, ob Sie nach Walheim fahren. Bis ans Ende der Reise. Ja, dorthin. Ich war in Gedanken. Verzeihen Sie. Schon gut. Wer so oft reist wie ich, der fährt nicht gern allein. Man freut sich, wenn man jemand hat, mit dem man reden kann. Haben Sie schon von der traurigen Geschichte gehört, die sich in Walheim ereignet hat? Erschossen hat sich dort einer. Schrecklich, nicht wahr? Sich einfach das Leben zu nehmen. Man hat ihn nachts begraben, an der Stätte, die der Unglückselige sich erwählt hatte. Handwerker trugen ihn zu Grabe. Kein Geistlicher hat ihn begleitet. Die Leiden des jungen Werthers von Johann Wolfgang von Goethe. Funkbearbeitung Alfred Schrader. Dramaturgie Ludwig Achtel. Musik Günter Neubert. Die Personen und ihre Darsteller waren Werther Detlef Heinze, Charlotte Regina Bader, Wilhelm Heinz-Martin Benecke, Bedienter Fred Delmare, Albert Peter Rauch, Gesandter Gerd Gütschow, Adelin Friedhelm Eberle. Ferner wirkten mit Astrid Bless, Marlies Reusche, Ruth Willi, Wolfgang Anton, Wolf Götte, Dietrich Mechow und andere. Schnitt Steffi Stolle, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Walter Niklaus.